Alle die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin immer für euch da, Tag und Nacht. Es fällt mir schwer, es euch zu sagen. Und bitte stellt mir jetzt keine weiteren Fragen, die hab ich mir selbst gestellt. Tausendmal, vielleicht öfters noch, es fehlt mir eine Antwort, trotzdem lauf ich vor diesem Leben lang noch nicht fort. Diese Diagnose kam ungelegen, die größte Katastrophe in meinem jungen Leben war am Ende gewesen, als ich sie erstmals gelesen. Den Kampf nehm ich auf, selbst wenn's mir schwer fällt, nie im Leben gebe ich auf. Den Kampf werd ich gewinnen, ich komme wieder, ganz bestimmt wieder. Wartet auf mich. Wartet auf mich, wartet auf mich. Ich denke positiv und nicht verhalten, denke an die Freunde, die immer zu mir halten. Wehre mich, halt mich fest an jeden, der mir hilft, mich aus diesem Strudel zu bewegen. Ich bin Optimist, denke täglich daran, ich werd ihn besiegen, denke immer fest daran. Ist es endlich überstanden, werde ich lachen, das Leben wird neu in mir erwachen. Diese Diagnose kam ungelegen, die größte Katastrophe in meinem jungen Leben war am Ende gewesen. Ich bin sicher, ich werde wieder vollkommen genesen. Diese Diagnose kam ungelegen, die größte Katastrophe in meinem jungen Leben, werde sie überwinden, freue mich darauf, wieder zu euch zu finden. Den Kampf nehme ich auf, selbst wenn's mir schwer fällt, nie im Leben gebe ich auf. Den Kampf werd ich gewinnen, ich komme wieder, ganz bestimmt wieder. Wartet auf mich, wartet auf mich. Wartet auf mich. Wartet auf mich, wartet auf mich, bitte wartet auf mich, wartet auf mich.